alte Dampf, Dampf, Dampfeisenbahn, Dampfeisenbahn, Dampfeisenbahn, die alte Dampf, Dampf, Dampfeisenbahn, ja, die hat mir's angetan. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 15. Schöne neue Welt. Mit Volldampf in die neue Zeit. Diese Worte des Reichsbahnführers täten in 2 Monaten die Speersche Hochdruck-Lok für ihre Jungfernfahrt freigeben. Jener Zeitpunkt bedeutete das Ende der konventionellen Dampfloks. Sie sollten schon sehr bald in ihrer Funktion als Güter- und Personentransporter von den viel günstigeren und schnelleren Hochdruckloks ersetzt werden, die das herkömmliche Schienentransportwesen revolutionieren würden. Dank der Errungenschaft des Speerschen Hochdruckkessels war es zum ersten Mal in der Geschichte des Schienenverkehrs gelungen, die dreifache Schallgeschwindigkeit nachhaltig zu erreichen, womit durchschnittliche Geschwindigkeiten von über 3.708 Stundenkilometer ab diesem Zeitpunkt zum neuen Standard für Langstreckenreisen wurden. Die bei der Entwicklung involvierten Ingenieure beschäftigte diese Tage jedoch vermehrt die Effizienzsteigerung des Bremssystems dieser Loks. Eine Reduktion des zu langen Anhalteweges von durchschnittlich etwa mehr als 50 Kilometer würde die moderne Wissenschaft noch eine ganze Zeit beschäftigen, bevor letztendlich entgegen der Fahrtrichtung angebrachte Dampfturbinen als Endlösung vorgestellt werden sollten. Schon kurz darauf wurde jene Dampfturbine als das 543. Patent der neuen Reichsbahn angemeldet und bescherte den Erfindern öffentliches Lob und die Anerkennung des Reichsbahnrates. Der Anhalteweg der Hochdruckloks vermochte nun mit dieser erstaunlichen Erfindung auf unter 7 Kilometer gedrückt werden. Damit wurde auch zukünftigen Anfahrten provinzieller Bahnhofsiedlungen mit Hochdruckloks der Weg geebnet. Diese Tatsache könne durchaus als ein weiterer Wink des Schicksals betrachtet werden, indessen doch jene Verbesserung des Bremssystems die Anbindung ländlicher Gebiete ans Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der neuen Reichsbahn doch erst ermöglichen sollte. Denn der damit einhergehende Urbanisierungsprozess vermochte gerade das Tempo der technischen Entwicklung jener Menschen innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigern. Selbst die Aufwiegel aus den Reihen des Fischernetzwerks sahen sich dazu veranlasst, zu diesem Zeitpunkt ein offenes Schreiben an den Reichsbahnrat zu verfassen. Das da lautete: Werte Mitreisende, betreffend des kürzlich veröffentlichten Patents der neuen Reichsbahn wollen auch wir, das der freien Reisenden solitäre Fischernetzwerk, den Verantwortlichen zu dem sensationellen wissenschaftlichen Durchbruch beglückwünschen. Wir mögen jedoch auch gleichsam diese neue Errungenschaft modernster Ingenieurskunst, namentlich die Dampfturbine, zum Anlass nehmen, der Reichsbahnführung etwas mitzuteilen. Wie in Anbetracht jenes phänomenalen Ergebnisses, dies wohl nicht ein einzelner Reisender zu leugnen gedächte, fordern wir, das Sprachrohr des kleinen Mannes, die wir einst als das Fischernetz Bekanntheit erlangt haben, auch die Führung der neuen Reichsbahn auf, einzusehen und anzuerkennen, dass nicht die stete, exponentielle Geschwindigkeitserhöhung gesellschaftlichen Fortschritt brächte, aber auch eine gut konzeptionierte Bremse für das Erreichen gemeinsamer Ziele als absolute Notwendigkeit anzusehen ist. Freie Reise! Mit diesen mahnenden Worten der größten Widerstandsbewegung jener Zeit, die aber bedauerlicherweise keine allzu große Resonanz bei den Reichsbahnbeamten finden mochten, endete das vom Fischernetz unterzeichnete Rundschreiben. Es geriet daraufhin so schnell wieder in Vergessenheit, man hätte glauben mögen, der Stiefsohn eines Bekannten, eines Freundes, habe sich in diesem Vergleich in den Semesterferien Zutritt zur Schule verschafft, um in einer Ecke seines Klassenzimmers stehend leise einen Vortrag über die Verlängerung der Pausenzeiten zu halten. Ende des 15. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Der Eisenbahn erschrank. Der Eisenbahn, bum, und all drei, drei, den Eisenbahn, bum, dich ab. Hey, kickt nicht einmal gut. Hat hey, du Bob, sin Brut. Ach, wat, der Eisenbahn, bum, und all drei, hätt sie Ohren.